auf seinen Tod. Dem mach ich just ein Angebot. Der bleibt nur immer schön passiv. Dann läuft das Ding schon richtig schief. Schon langsam an der Straße.